The Ghost Driver. Willkommen zur 279. Folge dieser Sendereihe, die thematisch begann mit der vorletzten Sendung. Da wurde das Theremin vorgestellt, ein Urgestein der elektronischen Musik, und soeben gehört The Haunted Theremin, vorgeführt von Carolina Eick. Und am Mikro ist niemand anders als The Ghost Man. Hey, what you doing, man? What you gonna do? That ain't the piece we supposed to play. Come on. Well, I guess I better get on in here with and they had nothing to eat, but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hard? Mom, I love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caledonia is your name. Caledonia alone. She said, son, Caledonia's bad for your morale, son. Keep away from her. But Mama didn't know I was in love with Caledonia. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What makes your big head so hot? Nachdem das Theremin erfolgreich aus dem Äther verjagt wurde, gab es eine Aufnahme aus dem Jahre 1945 mit dem Caledonia Boogie von Louis Jordan and his Timpani 5. Es wird allgemein behauptet, dass Bill Haley maßgeblich daran beteiligt war, Rock'n'Roll-Musik in die junge BRD der 50er Jahre zu importieren. Hörbar ist dazu die Hintergrundmusik von Shake, Rattle and Roll. Dieser Hit stammt von Joe Turner, hier in einer Aufnahme von 1954. Shining through. Es gibt massig Coverversionen, die in diverse Musikrichtungen hineingepresst werden. So wie hier Anarchy in the UK von den Sex Pistols, bearbeitet von Dubmatics. I'm Nach dem Auftritt von den Sex Pistols, übrigens serviert von Prince Blanco, gab es einen Kuss. A Kiss von Prince and the Revolution, veröffentlicht 1986. The Ghost Driver. Thank you. Innerhalb dieser Radioshow ging es ja oft um Coverversionen. Hier eine schöne Art, wie Lenea und ihre Familie Take 5 interpretieren, im wahrsten Sinn des Wortes eine Wohnzimmerproduktion. Thank you.